Und ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Oh, ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Schon als Kind hab ich geträumt von einer Welt, wo keiner weint, wo niemand Ungerechtes tut und jeder meint's mit dem anderen gut. Später noch hab ich geträumt von einer Welt voll Zärtlichkeit, wo niemand andere bescheißt und jeder ihn willkommen heißt. Ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Oh, ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Ich weiß noch, wie wir zusammen im Kindergarten einig waren, dass diese Welt uns allen gehört. Die Großen haben den Traum zerstört. Sie nahmen uns, was uns gegeben, und führten uns auf dunkle Wege, die Kinder gingen bald verloren und übrig blieb ein toter Traum. Ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Oh, ich höre niemals auf zu träumen. Ja, ich höre niemals auf zu träumen. Ich weiß, ganz tief in dir drin ist genau derselbe Traum. Doch du glaubst, im jetzigen Leben wird dieser nie in Erfüllung gehen. Und so lebst du ohne Träume und wartest, bis das Ende kommt. Die Zeit ist nun schon bald verronnen. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Wir hören niemals auf zu träumen. Ja, wir hören niemals auf zu träumen. Oh, wir hören niemals auf zu träumen. Ja, wir hören niemals auf zu träumen.